Yeah, Nigga. Lucy Loco gang member. Flex. Lucy Loco gang member. Nigga. Yeah, Flex. Nigga. Gang. Yeah. Gang. Nigga, Noten wollen volle Flaschen. Money machen durch Makron mit Tappen. Pony Tadis tippen in die Tassen. Guck, sie schreiben. Lucy wollen Karelio sacken. Kopfficker, also lecker packen. Weitermachen wie das Gold im Nacken. Deine Klick kriegt dick in Rachen. Viel reden, aber leere Taschen. Du fühlst dich gut, wenn du flexst und glänzt. Werd nicht satt, lach, du weißt, ich kämpf. Überausdruck, Digga, konsequent. Wie die Hublot-Gold, Digga, Zeit hier rennt. Du los, Franz, Digga, Haschisch brennt. Doch Note mit dir teil ich kein Cent. Loco Squad, Full Suff, Gang Gang. Suff in Barcelona, Luso, Casanova, Boca. Unterm Sofa, wie das Hack im Monat. Flieg nach Bora, Bora, Puto, Gala, Boca. Werden schneller, Kota, Digga, Maradona. Nigo Flex, Vanessa, übertreiben total. Und im Notfall, Bruder, kriegst du Schiss im Horror. Nigo Flex, Vanessa, übertreiben total. Und im Notfall, Bruder, kriegst du Schiss im Horror. Guck, ich flex. Bruder, guck zu, ich flex. Nigo. Bruder, guck zu, ich flex. Nigga, guck, ich flex. Ich will nicht von Coca. Ich sag, ich bin fresh. Guck, ich flex. Bruder, guck zu, ich flex. Nigga, Bruder, der Blocker macht Hass. Der Pusher von nebenan wieder gepackt. Wenn der Zeuge aussagt, muss er Jahre in Haps. Bruder, ich flex, doch bereu keine Tat. Nigga, die Kugeln am Blocker hier fliegen. Baby, du Schunger hier zu Schosen kriegen. Nigga, das Sattler hier brennt, bist du wach bis um 7. Fick mal den Startlack, er will mich verbiegen. Attack für Juve, die Baller. Redest du zu viel, dann dehn ich dein Dach nah. Trappen im Bando Flex. Tadis im Club wollen Sex. Ich und meine Jungs sind echt. Trappen im Bando Flex. Tadis im Club wollen Sex. Ich und meine Jungs sind echt. Loco Squad. Trappen im Bando Flex. Guck, ich flex. Bruder, guck zu, ich flex. Guck, ich flex. Bruder, guck zu, ich flex. Ich will nicht von Coca. Ich sag, ich bin fresh.